geheiligt werde sein großer Name in der Welt, die er nach seinem Willen erschaffen und sein Reich erstehe, in eurem Leben und in euren Tagen und dem Leben des ganzen Hauses Israel schnell und in naher Zeit sprechet. Amen. Sein großer Name sei gepriesen in Ewigkeit und Ewigkeit der Ewigkeit. Jetzt seid ihr wohl zufrieden. Was? Ihr habt ihn umgebracht. Ihr habt Volke umgebracht. Mit euren Ideen, mit all den schönen Reden über Lebensqualität und was ihr sonst noch an Neuerungen einführen wollt. Volker, ich bitte dich nicht jetzt. Nein, Jojo, ich werde meinen Mund nicht halten. Das Altersheim ist schuld und das Schlafen bei der Familie. Volker, bitte beruhige dich doch. Weil ihr einfach nicht ertragen könnt, dass alles so bleibt, wie es war. Dvorka, das ist kaum der richtige Moment, um über diese Dinge zu debattieren. Osnat, was meint sie mit Schlafen bei der Familie und Altersheim? Nicht jetzt, Aaron. Ich erkläre es dir später. Wenn bloß diese Beerdigung schon vorbei wäre. Amen. Du sollst nicht begehren. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Batya Gur. Bearbeitung Corinne Frottier. Ich möchte, dass Sie mich von vornherein richtig verstehen, Ochayon. Sie sind nicht mehr im Distrikt Jerusalem, wo man Ihre Alleingänge wohlwollend geduldet hat. Man hat Sie wegen Ihrer besonderen Fähigkeiten nach Tel Aviv ins Landeskriminalamt versetzt, aber hier arbeiten wir im Team. Verstehen Sie mich? Ich wüsste nicht, warum. Wir sind eine Spezialeinheit, eingesetzt zur Bekämpfung von Schwerverbrechen. Hier gibt es intelligente, kreative Leute und die Dynamik ist eine andere als die, die Sie bisher gewohnt waren. Der pathologische Bericht ist vor wenigen Minuten eingetroffen. Danach soll Osnat Harel, so heißt die Tote aus dem besagten Kibbutz, an einer Parathionvergiftung gestorben sein. Levi! Sie wissen doch, dass ich hier keinen Zigarettengestank haben will. Entschuldigen Sie, Nahari. Paration, ist das nicht ein Pflanzenschutzmittel? Ja, aber es ist in Israel seit längerem verboten, wegen seiner hohen Toxizität. Schon ein leichter Hautkontakt kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen. Sie scheinen sich da auszukennen, Abigail. Ich war ein paar Jahre Krankenschwester, ehe ich mich für die Polizei auswählen ließ. Aber wie in Teufels Namen ist diese Frau an das Gift gekommen? Die werden doch nicht illegal in ihrer Landwirtschaft mit Paration arbeiten. Werden wir rausfinden müssen. Wird nicht leicht sein. Die Genossen sind Fremden gegenüber nicht gerade aufgeschlossen. Aber das wissen Sie wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Nein, ich war noch nie in einem Kibbutz. Noch nie? Wie ist das möglich? Meistens verbringt man doch einen Teil seines Armeedienstes in einem Kibbutz. Ich wollte dort nicht eingesetzt werden. Mir liegt das nicht. Mit starrem Rahmen und rigiden Strukturen und so. Die Strukturen hier sind auch nicht gerade individualistisch. Zumindest, wenn die Mitarbeiter sich an die Vorschriften halten. Mich würde interessieren, warum überhaupt eine Autopsie veranlasst worden ist. Wegen einer akuten Lungenentzündung hat man der Patientin eine Penicillinspritze verabreicht. Es wäre naheliegend gewesen, einen Penicillinschock anzunehmen. Warum also eine Autopsie? Die Krankenschwester Rivka war es, die Verdacht schöpfte. Ein Penicillinschock tritt sofort nach Verabreichung der Injektion ein. In diesem Fall jedoch fing das Opfer erst nach einer Stunde an, sich zu übergeben und nach Luft zu ringen. Die Krankenschwester hatte Angst, man würde ihr Fahrlässigkeit vorwerfen und hat darauf bestanden, dass an der Leiche eine Autopsie vorgenommen wird. Und die Angehörigen waren damit einverstanden? Wer sind die Angehörigen? Ein Sohn, der bei der Armee ist, eine Tochter, die in Tel Aviv studiert und die Schwiegermutter, eine standfeste Kibbutzgenossin. Osnat Harel war seit einigen Jahren Witwe. Ihr Mann Yovik ist im Libanonkrieg gefallen. Yovik Harel, der Oberstleutnant der Marine. Was mir viel mehr Bauchschmerzen macht, ist der Brief von diesem Abgeordneten, Aharon Meros. Deswegen hat man uns diesen Fall ja auch übergeben. Was machen wir damit? Ich will keinen öffentlichen Rummel um unsere Nachforschung, nur weil er Mitglied der Knesset darin verwickelt ist. Ich möchte bloß wissen, wie der dazu kam, mit einer Witwe aus dem Kibbutz ein Verhältnis zu haben. Werden wir rausfinden müssen. Nehmen Sie Levi mit. Wenn Sie Hilfe brauchen. Abigail wird Ihnen alles zeigen. Kein Alleingang, Ochayon. Haben Sie mich verstanden? wieso Spezialeinheit? Genügt es nicht, dass sich die örtliche Polizei darum kümmert? Die Spezialeinheit ist für besonders schwere Verbrechen zuständig. Fälle, an denen ein öffentliches Interesse besteht. Was für ein öffentliches Interesse besteht denn hier? Und wer spricht von einem Fall? Herr Ayal, das... Moich. Nennen Sie mich Moich. Wir nennen uns alle hier nur beim Vornamen. Also gut, Moich. Das öffentliche Interesse gilt dem Parlamentsmitglied Aharon Meros. Ich verstehe wegen des Briefes. Aber deswegen ist es doch noch und kein... Und der Fall. Wir müssen annehmen, dass es sich beim Tod von Osnat Harel um einen Selbstmord oder einen Mord handelt. Um das zu klären, sind wir hier. Hören Sie, wissen Sie überhaupt, was ein Kibbutz ist? Das ist wie eine große Familie. Sie wissen ja gar nicht, was Sie sagen. Mord. Bei uns hat es noch nie einen Mord gegeben und es wird auch in Zukunft keinen geben. Zumindest solange ich hier der Sekretär bin. Das kann einfach nicht sein. Es war doch wegen des Penicillins. Oder nicht? Warum sagen Sie denn nichts? Was haben Sie bei der Untersuchung gefunden? Spuren des Giftes Parathion. Parathion? Ihr seid doch nicht normal. Parathion? Wo soll sie das hergehabt haben? Verstehen Sie überhaupt, was Sie da sagen? Natürlich verstehe ich das. Aber ich kann an dieser Tatsache nichts ändern. Sie wissen ja gar nicht. Vor knapp einem Monat habe ich meinen Vater beerdigt. Und jetzt das. Osnat war wie meine Schwester. Wir, meine verstorbenen Eltern, wir waren ihre Pflegefamilie. Sie wohnte also bei Ihnen? Sie haben wirklich keine Ahnung vom Kibbutzleben. Wir haben natürlich im Kinderhaus gewohnt. Aharon, Osnat und ich, wir sind zusammen aufgewachsen. Wie ist das mit dem Parathion? Ich dachte, das Landwirtschaftsministerium hat vor einiger Zeit dessen Verwendung als Pflanzenschutzmittel verboten. Ja, das stimmt. Bei uns wurde sogar schon seit meiner Kindheit in den 50er Jahren kein Parathion mehr verwendet. Soviel ich weiß, war Osnat Harel Kriegswitwe. Ja, seit 4 Jahren. Sie hatte eine Affäre mit dem Abgeordneten Aharon Meros. Haben Sie das gewusst? Gewusst nicht, aber es wundert mich nicht. Sie sind beide nicht hier geboren, kamen erst mit 7 Jahren zu uns. Das hat sie zusammengeschweißt, sie waren unzertrennlich. Bis Juvik von der Armee zurückkam. Da zog Osnat mit ihm zusammen und Aharon hat den Kibbutz verlassen. Er hat behauptet, es sei wegen des Studiums gewesen, aber das habe ich ihm nie geglaubt. Wann hat Ihrer Meinung nach diese Liaison angefangen? Das war, warten Sie, vor 4 Wochen, an Shavuot, als mein Vater starb. Da ist Aharon zum ersten Mal seit Jahren wieder zu Besuch gekommen. Wieso haben die beiden Ihnen nichts von ihrem Verhältnis erzählt? Sie standen einander doch so nahe. Natürlich standen wir einander nahe. Aber was heißt das schon? Über solche Sachen spricht man eben nicht. Worüber spricht man denn? Was weiß ich über die Arbeit, über Pläne. Hatte Osnat Pläne? Das hatte sie allerdings. Was denn für welche? Das kann ich Ihnen nicht so einfach erklären. Es hat mit der Struktur des Kibbutz zu tun. Noch am Abend, bevor Sie sprach mit mir darüber. Deswegen ist es ausgeschlossen, dass sie sich umgebracht haben soll. Und Aharon Meros? Hat er mit Ihnen gesprochen? Worüber sollte er mit mir reden? Ich sagte Ihnen doch schon. Ich weiß. Über solche Sachen spricht man bei Ihnen nicht. Auch nachdem Sie das alles erklärt haben, verstehe ich immer noch nicht, warum wir das mit dem Parathion geheim halten sollen. Um Sie zu schützen, Jojo. Auch wenn Ihnen dieser Gedanke nicht gefällt, es ist offensichtlich, dass es in Ihrem Kibbutz einen Mörder gibt. Wie können Sie das behaupten? Sie könnte sich auch selbst umbringen. Das ist unwahrscheinlich. So wie uns die Tote bisher geschildert wurde, hätte sie zumindest einen Abschiedsbrief hinterlassen. Vielleicht ist das jemand von draußen gewesen. Es sind ständig Volontäre aus dem Ausland da, auch Angestellte in der Fabrik. Welche Fabrik? Hey, welche Fabrik? Die Kosmetikfabrik natürlich. Sie stellen Kosmetikprodukte her? Das wussten Sie nicht? Hat man Sie darüber nicht informiert? Dafür ist unser Kibbutz doch berühmt. Wir ernähren uns nicht mehr von der Feldarbeit wie früher. Wir verkaufen Gesichtscreme für die Luxusweibchen aus der Stadt. Quarka, du hast wohl nicht richtig gehört. Sie behaupten, jemand hat Osnat umgebracht. Hier bei uns im Kibbutz. Was kümmert uns da die Fabrik? Was uns die Fabrik kümmert? Das will ich dir sagen, Jojo. Aus den Fugen ist alles geraten. Angestellte Arbeiter in einem Kibbutz. Hat man sowas schon gehört? Alle Kibbutznikim prostituieren sich heutzutage. Vermieten die Rasenfläche vor den Speisesälen für Familienfeiern, für Hochzeiten, für Bar Mitzwa feiern. Twaka, bitte. Sie war deine Schwiegertochter. Wenn ich richtig verstanden habe, Jojo, waren Sie für die Organisation der Landarbeit zuständig. Ja, das ist richtig, aber ich verstehe... Eines führt zum anderen. Siehst du nicht, dass es einen Prozess gibt, in dem das Individuum über die Gemeinschaft gestellt wird? In dem der Einzelne immer unfähiger wird, seine materiellen Wünsche zurückzustellen? Also ich gehe jetzt. Ich muss mir das nicht anhören. Einen Moment, bitte. Wir wollen hier keine Ideologiediskussion führen. Wir untersuchen einen Mordfall. Mir kommt dieses Gespräch vollkommen verrückt vor. Können Sie mir sagen, wer Osnat Harel besonders nahe stand? Was meinen Sie? Besonders nahe stand? Sie wird doch Vertraute gehabt haben, Freundin. Ihr Leute aus der Stadt habt doch keine Ahnung, wie man im Kibbutz lebt. Die beste Freundin, mit der man Heimlichkeiten austauscht. So etwas gibt es hier nicht. Man arbeitet zusammen, man lebt zusammen und einer weiß alles über den anderen. Da gibt es keine Heimlichkeiten. Tatsächlich. Wie kommt es dann, dass niemand etwas über Osnats Affäre mit Aharon Meros wusste? Osnat war ziemlich verschlossen. Man wusste nie viel über sie, wenn man sie nicht kannte. Hatte sie vielleicht Feinde? Sie wollen nicht verstehen, stimmt's? Feinde. So etwas gibt es nicht bei uns. Wir sind eine große Familie. Auch in einer Familie kann es Feindseligkeiten geben. Nicht bei uns. Ich habe den Eindruck, dass Sie die Gefahr, in der Sie sich befinden, nicht wahrhaben wollen. Ein Mörder läuft frei im Kibbutz herum. Um ihn zu fassen, brauchen wir Ihre Mithilfe. Ach ja. Und wie stellen Sie sich das vor? Dass wir die Zimmer unserer Genossen heimlich durchsuchen? Ihnen hinterher spionieren? Genau das möchten wir. Doch, Sie sind doch vollkommen verrückt. Wonach suchen wir überhaupt? Zum Beispiel nach einer Parathionflasche. Wegen seiner hohen Giftigkeit wird Parathion in speziell dafür vorgesehenen Flaschen aufbewahrt. Übrigens auch ein Indiz, das gegen die Selbstmordtheorie spricht. Wir haben bei Osnat Harel keine solche Flasche gefunden. Aber das ist doch absurd. Die Flasche kann längst schon auf irgendeinem Müllhaufen gelandet sein, falls es sie überhaupt je gegeben hat. Bin ich doch schon befragt worden. Osnat war am Sonntagabend mit einer schweren Lungenentzündung zu mir auf die Krankenstation gebracht worden. Sie hatte hohes Fieber. Sie sind die Krankenschwester hier, Rivka. Warum ist Osnat nicht schon früher zu Ihnen gekommen? Eher wäre sie gestorben. Himmel, was sag ich da? Was geschah, nachdem man Sie hierher gebracht hatte? Dr. Reimer, der Kibbutzarzt, verordnete eine Penicillininjektion, 600.000 Einheiten. Das ist ungewöhnlich. Heute gibt man doch Tabletten. Dr. Reimer hat die Behandlung festgelegt. Ich bin nur die Krankenschwester. Ist gut, Rivka. Erzählen Sie weiter. Also, ich habe ihr die Spritze gegeben. Dann habe ich etwa 20 Minuten gewartet und da alles in Ordnung schien, bin ich rüber in die Ambulanz gegangen, um mich um andere Patienten zu kümmern, die dort auf mich warteten. Sie haben Frau Harel völlig allein gelassen? Darauf habe ich gewartet. Im Speisesaal werde ich schon angestarrt, als hätte ich irgendwas Verbotenes getan. Seit über 30 Jahren bin ich Krankenschwester und noch nie habe ich mir was zu Schulden kommen lassen. Und jetzt das! Nun beruhigen Sie sich doch. Niemand will Ihnen etwas vorwerfen. Wir möchten doch nur genau wissen, wie alles gewesen ist. Das glaube ich Ihnen nicht. Das habe ich Moisch auch schon gesagt. Ich habe meine Kündigung eingereicht. So was muss ich mir nicht bieten lassen. Rivka, niemand beschuldigt Sie. Wir möchten wirklich nur Informationen von Ihnen. Sagen Sie uns noch etwas über Osnat. Sie kannten sie doch. Was für einen Status hatte sie im Kibbutz? Sie war Sekretärin für innere Angelegenheiten. Alle haben sie gern gehabt. Alle? Natürlich alle, naja, es gibt ja immer irgendwie... Was gibt es immer? Naja, Sie wissen doch, was ich meine. Neid und sowas. Um was hat man sie denn beneidet? Naja, dass sie schön war, dass die Männer im Kibbutz alle hinter ihr her waren. Ich erinnere mich, als die neuen Häuser gebaut wurden, war sie eine der ersten, die in eines davon einzog. Damals kam es zu allem möglichen Tratsch. Was für Tratsch? Ach, darüber will ich gar nicht reden. Wo Menschen zusammenleben, gibt es eben auch Neid. Das darf man nicht so ernst nehmen. Wer wusste denn noch, dass Osnat krank war? Alle vermutlich. Sie konnte Sonntag nicht zu dem Seminar nach Givat Chaviva fahren. Deshalb suchten wir jemanden, der für sie hinfährt. So haben es ziemlich alle erfahren. Und wer wusste, dass sie auf der Krankenstation lag? Wussten auch viele. Aber warum fragen Sie das? Warum sagen Sie mir nicht, was bei der Obduktion herausgekommen ist? Nun, man hat bei der Toten Spuren von Paration gefunden. Paration? Paration, das gibt's doch nicht. Ich meine, ich verlasse noch heute das Kibbutz. Ich bleib keinen Tag länger hier, keinen Tag. Ich bitte Sie, Rivka, beruhigen Sie sich. Ich habe Moisch damals gesagt, dass er das nicht so auf sich beruhen lassen kann. Ich habe ihm gesagt, dass er das in der Versammlung klären muss. Was denn? Wovon sprechen Sie denn? Na, von dem Schlüssel, vom Schuppen, wo Sie das Gift aufbewahren. Wieso haben Sie uns das verschwiegen? Ich dachte nicht, dass es von Bedeutung wäre. Wie können Sie so etwas sagen, Moisch? Wir haben noch über das Paration gesprochen. Ja, schon, aber... Aber was? Ich weiß auch nicht. Ich habe einfach nicht daran gedacht. Ihr Vater hat also in einem Schuppen eine Flasche Paration aufbewahrt. Ja, er sagt immer, für seine Rosen gäbe es nichts Besseres. Wo ist dieser Schuppen? Am Rande des Kibbutz, nicht weit von der Scheune für Baumwollsamen. Deswegen ist er auch gut abgeschlossen, weil die Kinder so gern in die Samenhaufen hüpfen. Wer hat Zugang zu diesem Schuppen? Mein Vater hatte einen Schlüssel, den habe ich jetzt. Und Jojo hat einen. Vor 4 Wochen bat er mich um meinen Schlüssel. Er hätte seinen verlegt. Rivka hat das zufällig mitbekommen und wollte, dass in der Schabbatversammlung grundsätzlich über diesen Giftschuppen gesprochen würde. Wegen der Kinder. Und warum ist das nicht geschehen? Mein Vater war gerade gestorben. Ich dachte, wir könnten später darüber reden und dann habe ich es vergessen. Es ging doch um die Kinder. So etwas vergessen Sie. Wieso? Ich hatte nichts. Ich dachte... Was wollte Jojo in dem Schuppen? Sie sagten doch, nur Ihr Vater benütze Paration für seine Rosen. Das weiß ich. Ich habe ihn nicht gefragt. Osnat hatte keinen Schlüssel. Nein, warum auch? Sie hat nichts mit der Landwirtschaft zu tun. Wer ist eigentlich der Kassenwart hier im Kibbutz? Der Kassenwart? Spielt das jetzt eine Rolle? Jojo ist der Kassenwart. Jojo? Ich dachte, er ist für die Feldarbeit verantwortlich. Hatte Sie gewarnt, Ochajo. Sie haben nichts dazu zu sagen, dass Sie den Untersuchungsprozess sabotiert haben? Dass Sie gleich über das Paration gesprochen haben? Levi und ich waren uns einig, dass es für diese Situation keinen Präzedenzfall gibt. Sie müssen verstehen, Nahari. Ich sah keine andere Möglichkeit, die Mauer zu durchbrechen, als durch diese Schocktherapie. Warum glauben Sie, nennen wir bestimmte Details einer laufenden Untersuchung vertraulich, wenn nicht deshalb, damit sie geheim gehalten werden? Ich habe Ihnen doch schon erklärt... Warum haben Sie sich vorher nicht mit Levi beraten? Wie viele sind es, die jetzt vom Paration wissen? Moisch, der Sekretär, Jojo, der Kassenwart und Dvorka, Osnat Harels Schwiegermutter. Osnats Kinder werden wir auch darüber aufklären müssen. Sie leben beide in Tel Aviv. Na, großartig. Was ist mit diesem Giftschuppen? Moisch, der Sekretär, hat ihn uns gezeigt. Er war sich sicher, dass sein Vater dort kurz vor seinem Tode noch eine Flasche Paration aufbewahrte. Wir haben alles durchsucht, aber nichts gefunden. Und dieser Jojo? Was für ein Name für einen erwachsenen Mann. Vor etwa einem Monat wollte er wegen der Kinder die Sicherheit des Schlosses überprüfen, so sagt er zumindest, und stellte dabei fest, dass er seinen Schlüssel verlegt hatte. Deswegen lieh er sich den von Moisch aus. Hat er seinen inzwischen wiedergefunden? Nein. Man müsste methodisch alles durchsuchen, aber das ist mit der Geheimhaltung nicht möglich. Was heißt Geheimhalten? In einem Kibbutz kann man nichts geheimhalten. Und Ochajon hat ja dafür gesorgt, dass jetzt alle Bescheid wissen. Das sehe ich aber ganz anders. Zum Beispiel wusste niemand, dass seit Shavuot Aaron Meros regelmäßig spätabends Osnat besuchte. Und die ganze Nacht in ihrem Zimmer blieb. Beim Wegfahren hat ihn auch keiner bemerkt. Das glaubt er vielleicht. Aber wer die Dynamik eines Kibbutz kennt, weiß Bescheid. Genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Wir brauchen jemanden vor Ort. Jemanden, dem die Leute vertrauen, dem sie Dinge erzählen. Und wer bitte sollte das sein? Der unsichtbare Mann? Avigal. Das meinen Sie doch nicht ernst. Vollkommen ernst. Jetzt ist er übergeschnappt. Die Krankenschwester hat im Kibbutz eine wichtige Vertrauensstellung. Zu ihr kommen die Menschen, um sich auszuweinen oder Rat zu holen. Sie brauchen gar nicht weiterzureden. Dafür gebe ich meine Zustimmung nicht. Aber warum nicht? Rivka hat gekündigt, die Stelle ist also frei und Avigal ist ausgebildete Krankenschwester. Stellen Sie sich den Skandal vor, wenn irgendwas schiefgehen sollte. Nein, nein, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Nahari, Sie verschenken eine ganze... Vielleicht interessiert die Herren, ob Avigal damit einverstanden ist. Ja, der ist von mir. Als ich ihn schrieb, wusste ich natürlich nicht, dass er jemand anderem als Osnat in die Hände fallen würde. Es tut mir leid, Herr Abgeordneter, aber ich muss Sie zu Ihrer Beziehung zu der Toten befragen. Sie haben den Brief ja gelesen. Ich habe nicht die Absicht, irgendetwas zu leugnen. Was möchten Sie wissen? Alles. Wie lange das schon ging, wer davon wusste, warum Sie es geheim gehalten haben. Ich weiß nicht, wozu das gut sein soll. Es hat mit Ihrem Tod nichts zu tun. Alles hat mit Ihrem Tod zu tun. Sie denken, dass ich es geheim halten wollte. Denn sie war es. Osnat wollte nicht, dass im Kibbutz über sie geredet wird. Warum nicht? Das ist eine lange Geschichte. Wissen Sie, Osnat und ich, wir sind nicht im Kibbutz geboren. Man hat uns immer gesagt, dass wir zur Familie gehören. Aber wir haben immer gespürt, dass es nicht wirklich so war. Erzählen Sie weiter. Ich höre Ihnen zu. Wenn Sie nie im Kibbutz gelebt haben, können Sie das nicht verstehen. Für mich ist es eine schreckliche Erinnerung. Wenn Osnat stärker gewesen wäre, wäre sie mit mir von dort weggegangen. Wie meinen Sie das? Ich hatte es ihr vorgeschlagen, damals, vor 25 Jahren. Aber sie wollte sich rächen für all die Demütigungen. Sie hat Juvik geheiratet, Workas Sohn. Damit wurde sie für den gesamten Kibbutz unangreifbar. Ich habe genau gespürt, was sie vorhatte. Es tat mir so leid, aber sie wollte unter gar keinen Umständen mit mir darüber reden. Wieso? Worum ging es denn? Hass. Es ging um ihren Hass. Um unser beider Hass. Aber das wollte sie nicht hören. Sie glaubte lieber, es ginge ihr um das heilige Prinzip. Wissen Sie, diese ganze Sache mit der Gemeinschaftserziehung und den Kinderhäusern, die wurde nur erfunden, um Gleichberechtigung herzustellen, damit die Frauen arbeiten können, damit sie mehr Möglichkeiten haben. Dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden. Sie haben das nicht erlebt. Diese ganze Idee einer vollkommenen Gesellschaft. Die Vorstellung, Menschen könnten wirklich gleichberechtigt miteinander leben und noch dazu Juden. Blödsinn! Sehen Sie doch nur, was daraus geworden ist. Eine Gemeinschaft, in der sich jeder nach seinen besten Fähigkeiten bedient. Widerwärtig. Osnats Geschichte bricht mir das Herz. Im Grunde war ihr Leben eine einzige Lüge. Jemand gesehen? Ich hoffe nicht. Es wäre dumm, wenn Ihre Tarnung als Kibbutz-Krankenschwester nach all den Schwierigkeiten auffliegen würde. Wir hätten uns doch auch außerhalb des Kibbutz treffen können. Auf keinen Fall. Das ist inzwischen wegen der Intifada viel zu gefährlich. Wenn ich denke, dass wir früher im Mondenschein durch die Felder spaziert sind. Sie haben im Kibbutz gelebt? Wir können uns ruhig duzen. Ich war nur während meiner Armeezeit im Kibbutz. Möchtest du einen türkischen Kaffee? Gerne. Was sind das für Hefte? Kibbutz-Bültens. Man hat sie unter Osnats Sachen gefunden. Ich wollte sie mir nachher zu Hause mal ansehen. Vielleicht finde ich irgendwas, das uns einen Hinweis geben könnte. Und du? Wie kommst du mit deinem neuen, alten Job zurecht? Du hattest recht. Als Krankenschwester genießt man im Kibbutz großes Vertrauen. Hast du was Wichtiges erfahren? Hier, sieh mal. Was ist denn das? Das ist doch nicht möglich. Wo hast du das her? Ein ganz dummer Zufall. Jojos Frau ist beim Versuch, eine Glühlampe auszuwechseln, von der Leiter gefallen und hat sich dabei den Knöchel verstaucht. Man holte mich in ihr Zimmer, um den Fuß zu verarzten. Beim Rausgehen fällt mein Blick auf einen kleinen Schreibtisch, der neben der Tür steht. Da lag es, ganz oben auf. Niemand hat mich gesehen. Ich dachte, ich bringe es später zurück. Jojo hat also ein offizielles Zertifikat, das ihm erlaubt, mit Paration zu sprühen. Das Zertifikat ist allerdings 25 Jahre alt und hat durch das Parationverbot keine Bedeutung mehr. Mag sein. Trotzdem hat es mich stutzig gemacht, dass Jojo ausgerechnet jetzt diesen alten Wisch hervorgekramt hat. Das Zertifikat liegt bestimmt nicht ständig auf seinem Schreibtisch herum. Am besten fragen wir ihn. Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass alles mit Srolkes Tod angefangen hat? Wie meinst du das? Naja, Aharon Meros beginnt eine Affäre mit Osnat. Jojo verliert angeblich seinen Schlüssel zum Giftschuppen und Moish vergisst in der Versammlung darüber zu reden. Das könnten pure Zufälle sein. Könnten. Ich fange allerdings an, mich zu fragen, ob Moishs Vater wirklich an Herzversagen gestorben ist. Wie geil, weißt du, was du da behauptest? Ja, ich weiß, es ist gewagt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es da einen Zusammenhang gibt. Warum lachst du? Ich sehe schon Naharis Gesicht vor mir, wenn er seine Zustimmung zu Srolkes Exhumierung geben soll. Ich, Idiot, hatte ihnen erlaubt, Avigal dorthin zu schicken, weil sie mir versichert haben, nur 4 Leute wüssten, dass es sich um einen Mord handelt. Sie haben mir nicht gesagt, dass sie kurz davor standen, es im ganzen Kibbutz herumzuposaunen. Ich weiß nicht, wie es uns hätte gelingen sollen, Srolkes Exhumierung geheim zu halten. Die war ja noch gar nicht bewilligt. Der Fund der leeren Parationflasche hat diese Entscheidung beschleunigt. Wer hat diese Flasche überhaupt gefunden? Und wo? Jojo hat sie gefunden, auf der Müllkippe des Kibbutz. Jemand hat versucht, sie zu verbrennen, aber die Flasche ist aus Metall. Jojo, das ist doch der mit dem verlorenen Schlüssel zum Giftschuppen. Ja, ich habe ihn bereits verhört, aber er hat für die Tatzeit ein stichhaltiges Alibi. Wie übrigens auch Moish und Aharon Meros. Ich vermute, Sie haben auf der Flasche keine Fingerabdrücke gefunden. Außer den von Jojo, natürlich. Haben Sie den Autopsiebericht über diesen Srolke schon gelesen? Avigal hat recht gehabt. Srolke ist ebenfalls an einer Parationvergiftung gestorben und nicht, wie vermutet, an Herzversagen. Begreifen Sie jetzt, wie gefährlich Sie vorgehen. Vielleicht haben wir es hier mit einem psychopathischen Serienkiller zu tun, der es auf Kibbutz Nikim abgesehen hat. Das glaube ich nicht. Wieso sind Sie sich dessen so sicher? Das passt irgendwie nicht ins Bild. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass ich über Osnat Harel mehr in Erfahrung bringen muss. Sie ist der Schlüssel zur Aufklärung der beiden Morde, falls es sich bei Srolke überhaupt um einen Mord handelt. Es könnte auch ein Unfall gewesen sein. Ja, möglich wäre es. Beten Sie zu Gott, Ochayon, dass Avigal nichts geschieht, sonst sind Sie dran. Und glauben Sie mir, ich schicke Sie in die Hölle. Vieles kommt daher, dass Osnat nicht hier geboren ist, dass sie die Vorteile einer Gemeinschaftserziehung nicht genossen hat. Und weil sie... Ja? Ich höre Ihnen zu, Dvorka. Wissen Sie, was Ihr Vater war? Nein. Was war er denn? Abschaum. Der letzte Abschaum. Außer mir und meinem Kameraden... Wer bitte? Meinem Ehemann. Außer uns wusste niemand etwas davon. Was war er denn nun? Ihr Vater war damals in der schlechten Zeit ein kleiner Spekulant auf dem Schwarzmarkt. Für Sie ist das vielleicht eine Kleinigkeit, aber... Nein, nein, ich wollte Sie nur nicht unterbrechen. Ich kannte ihn. Auch wir waren damals gezwungen, diesen Leuten Hühner und Eier zu verkaufen. Dieser jämmerliche Miesling. Aber nicht jämmerlich genug, um die Situation nicht auszunutzen. Eines Tages erschien eine Sozialarbeiterin mit Osnat an der Hand. Der Vater hatte sie und ihre Mutter im Stich gelassen. Naja, die Mutter war auch nicht viel besser. Wo ist er jetzt? Gestorben. Beim letzten Besuch der Mutter hat sie mir gesagt, er sei gestorben. Sie kamen hierher? In den Kibbutz? Sie hätten sie sehen sollen. Mit ihren gefärbten Haaren, dem eng anliegenden geblümten Kleid und den roten Schuhen mit hohen Absätzen. Sie war geschminkt, mitten im Sommer, bei dieser Hitze. Osnat wollte sie nicht sehen. Meine Mutter ist tot, sagte sie immer wieder. Schick diese Frau weg, ich kenne sie nicht. Mir tat sie leid, trotz allem. Sie sah so verloren aus und doch so bemüht, ihren Stolz zu wahren. Sie hat nicht geweint, hat sich umgedreht und ist gegangen. Wie lange ist das her? 30 Jahre. Sie starb kurze Zeit danach bei einem schrecklichen Unfall. Hat Osnat auch später nie mit Ihnen über Ihre Mutter gesprochen? Niemand hat mit Osnat über wirklich persönliche Dinge gesprochen. Sie war entschlossen, die Seite ihrer Persönlichkeit, die sie von ihren Eltern geerbt hatte, wegzuschieben. Sie wollte hier bei uns Wurzeln fassen, Teil des Ganzen werden, Einfluss gewinnen. Sie hat ihren Sohn geheiratet. Ja, sie hat Juvik geheiratet. Er war ein besonderer Mensch. Wir haben so viele Jahre auf ihn gewartet. Ich hatte 2 Kinder vor ihm verloren. Osnat hat nichts davon gewusst. Es waren harte Zeiten damals. Das können sich die Jungen heute gar nicht mehr vorstellen. Die ganze Mühsal, die Trockenheit, der Hunger. Vor allem der Hunger und die harte Arbeit, manchmal 12 Stunden hintereinander. Steine wegräumen, pflügen, Wasser heranschaffen. Im Sommer die Hitze, im Winter die Kälte. Und immer der Hunger. An manchen Tagen gab es nur 2 Scheiben Brot, ein halbes Ei und ein paar Oliven für eine schwangere Frau. Aber wir haben durchgehalten. Und dann kam Juvik. Wie war das für Sie, als Osnat Ihre Schwiegertochter wurde? Natürlich konnte sie dadurch im Kibbutz mehr Fuß fassen. Sie wusste immer genau, was sie wollte. Gott weiß, von wem sie diese innere Kraft hatte. Wenn sie nur... Wenn sie nur was? Wenn sie nur ihre Kraft richtig eingesetzt hätte. Sie ist doch Lehrerin geworden, so wie Sie auch. Hat es sogar bis zur Kibbutz-Sekretärin gebracht. Aber es fehlte ihr die konstruktive Vision. Es war etwas Zerstörerisches in ihrem Streben, nicht nur für sich selbst, sondern für den gesamten Kibbutz, etwas Ungesundes. Sie wollte alles umdrehen, alles verändern, allem ihren Stempel aufdrücken. Meinen Sie Osnats Reformpläne? Reformpläne? Sie wollte die Übernachtung der Kinder bei ihren Eltern einführen. Das war nicht wirklich eine Neuerung. In anderen Kibbutzim ist das längst durchgesetzt. Also waren es keine echten Reformpläne? Eine Altersgemeinschaft wollte sie gründen, um uns Alte loszuwerden. Damit wir auf den Versammlungen nicht mehr gegen all die Neuerungen stimmen könnten, die die Jungen jetzt durchführen wollen. Aber damit wäre sie nie durchgekommen. Ich habe es ihr oft gesagt. Nie! Ich habe gehört, dass man Srulkes Leiche exhumiert hat. Unser Verdacht hat sich bestätigt. Man hat bei ihm ebenfalls Spuren von dem Gift gefunden. Es könnte sich bei ihm allerdings auch um einen Unfall gehandelt haben. Er hat regelmäßig seine Rosen mit Paration behandelt. Und jemand kam vorbei, holte keine Hilfe, sondern nahm nur die Flasche mit? Eine grausame Vorstellung. Und das in einem Kibbutz. Ja, das wirft etliche Fragen auf. Aber das ist es nicht, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte. Es geht um dieses Bulletin. Fällt Ihnen daran etwas auf? Neben vielen Fragen, ob es eine gegenseitige Haftung um jeden Preis überhaupt gäbe, zum Beispiel auch bei Vertrauensbruch, bei Unterschlagungen oder auch beim Verkauf von Gemeinschaftseigentum, angeblich zugunsten des Kibbutz. Was finden Sie daran so wichtig? Eigentlich weiß ich nicht, ob es so wichtig ist. Ich hatte gehofft, Osnat hätte mit Ihnen darüber gesprochen. Schließlich hat sie diesen Bericht für das Kibbutzbulletin verfasst. Sie hatte so verrückte Ideen. Immer ging es um prinzipielle Fragen. Ich bin sicher, wenn Sie die anderen Bulletins durchschauen, finden Sie noch mehr Stellen, die sich mit solchen Dingen beschäftigen. Ja, die habe ich bereits gefunden, aber sie sind nicht so deutlich wie diese Stelle. Hier scheint es um irgendetwas anderes zu gehen. Etwas Konkretes. Sie haben recht. Es sind ziemlich schwere Anschuldigungen, die Osnatte ausspricht. Unterschlagung, heimlicher Verkauf von Kibbutz-Eigentum. Sie hält sich bedeckt, sie nennt keine Namen. Was gibt es denn in einem Kibbutz, was jemand unbemerkt verkaufen könnte? Nichts Materielles. Das würde sofort auffallen. Eher Wissen, Informationen. Als ich noch ein Kind war, hatte einer der Chaverim ein spezielles Bewässerungssystem erfunden. Ein Großunternehmen schickte Fachleute, die sich alles von ihm erklären ließen. Damals dachte man in den Kibbutzim noch nicht an die Möglichkeit industrieller Verwertung. Das Unternehmen hat ihm schließlich seine Erfindung geklaut. Woran denken Sie? Ach, an die Fabrik. Dass ich nicht schon früher darauf gekommen bin. Haben Sie eine Ahnung, wie viel die Formel für eine spezielle Gesichtscreme wert ist? Nein, aber ich habe die Tabellen mit den Gewinnen gesehen, die die Fabrik macht. Ich dachte immer, um solche Summen ging es nur bei großen Konzernen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Industriespionage im Kibbutz. Himmel, ich bin ein Idiot. Es ist? Osnat. Bei unserem zweiten Treffen hat sie mir einen Umschlag gegeben mit der Bitte, ihn aufzubewahren. Durch diese ganze Aufregung hatte ich es völlig vergessen. Und wo befindet sich dieser Umschlag jetzt? Na wo schon, in meinem Safe natürlich. Ein Glas Wasser für mich. Glauben Sie mir, Jojo, es wäre besser, wenn Sie offen mit mir sprechen würden. Worüber denn? Das wissen Sie doch. Warum tun Sie so, als wüssten Sie es nicht? Sie hätten schon längst reden sollen. Schon vor 3 Tagen. Wir bleiben so lange hier sitzen, bis Sie reden. Schauen Sie, ich weiß sogar den Namen der Creme, deren Rezept Sie an die Schweizer Firma gegeben haben. Und ich weiß auch, dass sich der Kibbutz auf diese Weise von der Krise mit den Bankaktien erholt hat. Ich weiß schon die meisten Details. Warum wollen Sie mir also nicht sagen, wie Osnat es herausgefunden hat? Zufällig. Genauso zufällig wie Sie. Wann haben Sie beide darüber gesprochen? Nachdem sie diesen Artikel in den Kibbutz-Nachrichten geschrieben hatte. Ich konnte sie davon überzeugen, dass ich die Formel an die Schweizer Firma verkauft hatte, um den Kibbutz aus dem Schlamassel mit den Aktien zu retten. Sie ist nicht auf die Idee gekommen, dass Sie das vielleicht zu Ihrem eigenen Nutzen getan haben? Was reden Sie da? Wie können Sie so etwas behaupten? Um wie viel Geld ist es dabei gegangen? Um 1,5 Millionen Dollar. Aber ich hatte keine Wahl. Wenn ich es nicht getan hätte, wäre all unser Geld flöten gegangen. So sind wir noch mit Gewinn aus der ganzen Sache herausgekommen, während alle anderen Kibbutzim ihr Geld verloren haben. Und dann? Was dann? Was hatte sie vor, in dieser Sache zu unternehmen? Sie wollte es in einer Versammlung öffentlich vorbringen. Warum hat Osnat die Sache schließlich doch nicht bei der nächsten Versammlung vorgebracht? Sie hat darauf gewartet, dass ich einverstanden bin. Was? 3-4 Monate lang hat sie darauf gewartet, dass Sie einverstanden sind? Und was ist mit diesem Schuldbekenntnis? Warum wollte sie, dass Sie es unterschreiben? Hören Sie, Jojo, wir finden es ja doch heraus. Es ist jetzt schon nach Mitternacht, also reden Sie, wir sind beide müde. Sie denken, deswegen habe ich Sie umgebracht. Aber glauben Sie mir, ich war es nicht. Warum wollte sie diese Unterschrift? weil sie noch etwas herausgefunden hatte. Was? Das mit meiner Schwester. Woher hat Sröke es gewusst? Sröke hat Jojo in den Kibbutz gebracht. Sein richtiger Name ist übrigens Elchanan Birnbaum. Er ist 1946 durch die Aliyat Noir, die Jugendeinwanderung, mit seiner geisteskranken Zwillingsschwester aus Polen nach Israel gekommen. Er war damals 6 Jahre alt und hat verlangt, von ihr getrennt zu werden. Das behauptet er zumindest. Es ist überhaupt ein Wunder, dass diese beiden Kinder den Krieg überlebt haben. Man weiß tatsächlich nicht, wie sie am Leben geblieben sind. Der Rest der Familie ist in Auschwitz ermordet worden. Und außer Sröke hat es im Kibbutz keiner gewusst? Ich glaube, sie dachten, seine Schwester sei mit dem Rest der Familie umgekommen. Aber jetzt, da sich sein Familiensinn plötzlich regte, hätte es ihnen doch sagen können. Und ihnen erklärt, dass er sie all die Jahre im Stich gelassen hat? Was hat er sich denn gedacht? Er hat sich gedacht, dass er einen winzigen Teil von den 1,5 Millionen Dollar nimmt, um für seine Schwester einen guten Platz in einer Spezialklinik zu bekommen. Fast ein ganzes Jahr lang ist es auch gut gegangen. Alle haben geglaubt, er sei rechtzeitig vor dem Aktiencrash ausgestiegen, habe Wertpapiere gekauft und so den Kibbutz aus der Misere gerettet. Sogar der Buchhalter war davon überzeugt. Wenn ich das richtig verstanden habe, stehen wir jetzt mit einem Mann da, der ein Motiv hat, einen Schlüssel zum Giftschuppen und eine Lizenz, die ihn den Umgang mit Paration erlaubt, aber mit einem absolut wasserdichten Alibi. Das stimmt. Und meiner Meinung nach ist er auch tatsächlich nicht der Mörder. Sondern? Sehen Sie mich nicht so an, Nochajon. Ich brauche Fakten, keine Hypothesen. Die Versammlung schon angefangen, Abigail? Man könnte glauben, ohne Osnat bricht jetzt alles zusammen. Sie sind mittendrin in der Diskussion. Warum bist du nicht früher gekommen? Ich hatte Levi aufgetragen, dir zu sagen, wann sie anfangen. Sie übertragen jede Versammlung über den Hauskanal? Ja, für die Mitglieder, die nicht daran teilnehmen können. Wir müssen eine sofortige Entscheidung diskutieren, was die Übernachtung der Kinder in den Familien betrifft. Und dass wir auch noch einmal sachlich und gewissenhaft über das Projekt einer regionalen Altensiedlung sprechen. Fangt ihr schon wieder damit an? Das ist doch die Siedlung für Alte, wo ihr auch Wohnungen an Leute aus der Stadt verkaufen wollt, falls ihr mit dem Geld knapp seid, oder etwa nicht? Ihr wollt die Alten nur loswerden, damit sie euch bei der Einführung von neumodischen Kram nicht stören. Und was ist mit der Institution der Betreuerin? Hast du daran schon gedacht? Was wird denn aus denen? Bitte, ich möchte etwas sagen. In schwierigen Minuten wie diesen ist es gut, sich daran zu erinnern, was die Gründer unserer Gemeinschaft gesagt haben, die Pioniere, die ihre Gedanken niedergeschrieben haben, damit wir uns in einem solchen Fall Rat und Trost holen können. Ich möchte euch etwas aus dem Kieler Tenu vorlesen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Manchmal komme ich aus dem Steinbruch nach Hause mit gesenktem Kopf und es scheint mir, als habe sich alles um mich herum in einen schrecklichen Irrgarten verwandelt. Dann lasse ich unbewusst alle Tage meines Lebens an mir vorbeiziehen. Vom Wiener Inferno über den Schmelztiegel Galiläa bis zum Aufbau dieses Kibbutz. Kann ich denn aufgeben? Nein, denn ich mache keinen Unterschied zwischen den Tagen des Kampfes und des Zweifels und den Tagen der Realisation unserer Vision selbst. Ewige Suche und ewiger Kampf werden uns an allen Tagen begleiten. Und die Zweifel werden uns nicht verlassen. Ist sie verrückt geworden oder was? Du verstehst es nicht. Sie läuft nicht die ganze Zeit mit diesem Buch in der Tasche herum. Sie hat es vorbereitet. Sie hat gewusst, was heute Abend hier ablaufen würde. Sie sieht zum Fürchten aus, finde ich. Des letzten Satzes vorgelesen. Wir müssen uns ständig prüfen. Wieder und wieder, um zu sehen, ob die Welt, die wir aufgebaut haben, richtig ist. Und wenn sie es ist, lohnt es sich, sie zu bewahren. Und jetzt sag mir, was so schlecht an der Art ist, wie wir wir bisher unsere Kinder aufgegeben. Ich kann dir genau sagen, was schlecht daran war. Und das ist eine ganze Menge. Erstens haben wir nie darüber gesprochen, was los war. Was wisst ihr überhaupt über uns? Über unsere Ängste, unsere Sehnsüchte? Ich erinnere mich genau, wie Sulke mich ins Kinderhaus zurückbrachte, als ich einmal nachts zu ihm und meiner Mutter gelaufen bin. Nein, ihr werdet mir jetzt zuhören, bis ich fertig bin. Wie habt ihr es zulassen können, dass Mütter ihre Babys nur eine halbe Stunde am Tag sehen durften? Woher habt ihr das Recht genommen zu entscheiden, dass die Familie Gift für die Gemeinschaft ist? Und ich frage dich, Dworka, welches Ideal kannst du mir vorhalten, wenn es um die Angst und die Einsamkeit also eines Kindes geht? Also kannst du so darüber sprechen? Sag jetzt nicht, ich soll mich beruhigen, ja? Osnath hatte recht, als sie sagte, dass ihr euch gegen diese Änderungen stellt, weil ihr ein schlechtes Gewissen deswegen habt. Um euch zu rechtfertigen, wollt ihr, dass wir diesen Wahnsinn beibehalten. Es reicht schon lange. Wir brauchen diesen Blödsinn heute nicht weiterzumachen. Und das ist es, was ich euch heute zu sagen habe. Unsere Kinder werden bei uns schlafen und auch alles andere wird es geben, was Osnath gewollt hat, wenn wir es so beschließen. Wie geht's ihm? Er wird es überleben. Sie haben ihm den Magen ausgepumpt. Woher wusstest du, dass Dworka versuchen würde, Moisch mit Paration zu vergiften? Ich war mir nicht sicher, dass es Dworka war, aber ich war mir sicher, dass Moisch in Gefahr schwebte. Deswegen hatte ich dich gebeten, das Gegengift bereitzuhalten. Sie hat es auf die gleiche Art versucht wie bei Osnath, nicht wahr? Sie fand die Flasche bei Sulkes Leiche und hat davon etwas in Osnaths Getränk gemischt, während Rivka draußen war. Ich kann es immer noch nicht fassen. Und Moisch hat es gewusst. Er hat gewusst, dass sie es war. Es muss ihn verrückt gemacht haben. Ausgerechnet sie. Die graue Eminenz dieses Kibbutz. Warum hat er es bloß verschwiegen? Er wollte sie schützen. Und sich. Und die ganze große Kibbutzfamilie. Es hat ihn fast das Leben gekostet. Und das alles für eine Idee. Eine Idee vom guten Menschen. Von einer perfekten Gesellschaft. Verstehst du so etwas? Warum gibst du mir keine Antwort? Lass uns später drüber reden. Ja? Wie bitte? Was ist mit ihm? Bist du sicher? Natürlich komme ich so schnell wie möglich. Was ist? Du bist auf einmal so blass? Das war meine Ex-Frau. Es geht um unseren Sohn, Yuval. Er ist zurzeit bei der Armee. Sie hatten heute Morgen einen Einsatz gegen junge Palästinenser. Yuval wurde von einem Pflasterstein am Kopf getroffen. Er liegt im Hadassah-Krankenhaus in Inkerem. Im Hadassah-Krankenhaus? Da habe ich früher gearbeitet. Wenn du willst, fahre ich dich hin. Du sollst nicht begehren. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Batya Gur. Es sprachen Ochayon Christian Berkel, Dworka Hannelore Huger, Acharon Christoph Banzer, Nachari Werner Rehm, Levi Stefan Bismayer, Abigail Almut Zilcher, Moisch Jean-Pierre Cornu, Jojo Sigi Schwintek, Rivka Erika Skrotzki, Osnath Marlies Engel, Genossin Angelika Wedekind, Genosse Jörg Gilner. Technische Realisation Christian Kühnke und Christina Ocker. Regieassistenz Gabriele Rusch. Bearbeitung und Regie Corinne Frottier. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1998.